Die maranische Diaspora. Das Provinzialkonzil von Tortosa 1429 und das Generalkonzil von Basel 1434 befassten sich mit dem schwerwiegenden Problem der neuen Christen und ihrer Falschheit. Der Nachfahre der Westgoten, der alte Christ, sah nur heuchlerische Juden, die in die höchsten Kreise der Macht strebten, alles aufkaufend und die alten Edelmänner und Krieger von ihren verpfändeten Ländereien jagten. Die größte Opposition konzentrierte sich in Kastilien, das Land der Burgen des Gottes Wotan, in Toledo, Murcia und Andalusien. 1449 stellte sich der Orden von Calatrava, Zufluchtsort der Templer, auf die Seite der alten Christen gegen die Maranen oder neue Christen. Mitte des 15. Jahrhunderts ereigneten sich große Unruhen, Massaker und Tötungen von Maranen an verschiedenen Orten Spaniens. So kam es, dass am 1. November 1478 die spanische Inquisition durch eine päpstliche Bulle geschaffen wurde und die katholischen Monarchen ermächtigt wurden, den Großinquisitor zu ernennen, und sie erhielten umfangreiche Vollmachten über die Ketzer Spaniens ausgestellt. Die Inquisition wurde in Sevilla eröffnet. 1486 nahm sie ihre erste richterliche Verfügung in Toledo vor, mit der Verurteilung von 700 Maranen. In einem Jahr kamen sie auf 5000 Verurteilungen für verschiedene Vergehen, die meistens darin bestanden, dass sie den San Benito, den heiligen Benedikt, bei sich trugen. In Kastilien machte Torquemada zwei Bischöfen den Prozess. 1483 wurde der oberste Rat der Inquisition geschaffen und Thomas de Torquemada als Großinquisitor bestätigt. So gelangen wir zum Jahre 1492 mit der Einnahme von Granada, die das Ende der maurischen Herrschaft kennzeichnet. Endlich hatte man die Einheit Spaniens erreicht, nach so vielen Jahrhunderten der Kriege. Nun durfte man nicht weiter fremde Gemeinschaften zulassen. Die Inquisition machte regen Gebrauch von dem Falle des Ritualmordes an dem heiligen Kind von La Guardia, den wir bereits erwähnten. So kam es, dass am 30. März 1492 die katholischen Könige die Ausweisung aller Juden aus Spanien und seinen Gebieten anordneten. Vier Monate später, am 31. Juli, waren die Juden abgereist. Die Maranen blieben abgesondert zurück, ohne Synagogen und ihre Rabbiner. Wie wir sahen, haben sie sich über das gesamte Mittelmeer ausgebreitet, über Italien, Griechenland, die Türkei, Mazedonien. Und die Maranen folgten ihnen nach, weil sie sich nicht zufrieden geben konnten und ihr Leben immer schwieriger wurde, denn sie konnten sich nicht völlig dem anderen Blut angleichen. Nach vielen Jahrhunderten war es mir noch gegeben, sephardische Juden in Mazedonien, Jugoslawien anzutreffen. Sie besaßen Druckmaschinen, womit sie eine Zeitung in Altspanisch veröffentlichten. Die Regierung Titos hatte einen Botschafter für Chile ernannt, der sephardischen Ursprungs war. Ich wunderte mich damals, als er mir einen protokollarischen Besuch abstattete. Ich war zu der Zeit Botschafter von Chile in Belgrad, dass er mit mir Spanisch sprach, jedoch in einem altertümlichen Spanisch. Er sagte Agora statt Ahora, jetzt. Er gebrauchte das Kastellanisch Alphons des Weisen. Viele gingen nach Portugal, wo sie auch sehr bald die Gipfel und den Adel erreichten. Von dort aus werden sie in großer Zahl nach Brasilien gegangen sein. In Lissabon wurden sie zum Teil Mönche und Nonnen. Sie hatten in Portugal portugiesische Namen angenommen und in Hamburg behielt aber dieselbe Familie ihren jüdischen Namen bei, die die engsten Verbindungen zu dem von ihnen kontrollierten Handel in den Atlantikhäfen unterhielt. In Hamburg waren die Juden dazu übergegangen, den Bund der Hanse zu unterlaufen und verwurzelt mit den Deutschrittern führten sie den Wucher und Zins ein. 1652 hatte ein Portugiese, Vicente de Costa Matos, sein Breve Discursa contro Heretica Perfidia do Judaismo, kurze Abhandlungen über die ketzerische Niedertracht des Judentums, veröffentlicht, die ins Spanische übersetzt und weit verbreitet wurde. Die Juden begannen nun, den Handel der Kolonien zu kontrollieren. Überall, wo sie hinkamen, drückten sie sich in spanischer und portugiesischer Sprache aus. Sofort bauten sie ihre Organisationen auf, denen sie seltsame Namen gaben, jeweils das Wort Cajal voransetzend, welches Gemeinderat, kirchliche Vereinigung oder etwas Ähnliches bedeutet. In Venedig war es die Cajal Kadosh, Heilige Kirchliche Vereinigung. Sie wurde bekannt durch die Abkürzung KK. In Holland war es die KK Talmud Torah, in London KK Charles La Chamayin, Himmelstor, in Bayona KK Nefusot Yehudan, Heilige Kirchliche Vereinigung der zerstreuten Judas. Die Angewohnheit wird weiter in New York nachgeahmt und man gründete die KK Shere Rarit Israel, die Heilige Kirchliche Vereinigung der Reste Israels, und in Newport KK Yeshuat Israel, Heilige Kirchliche Vereinigung zur Rettung Israels. Sodass, als die aschkenasischen Emigranten im 19. Jahrhundert von Deutschland nach Amerika gelangten, sie das Beispiel der Sepharden nachvollzogen. Die Maranen, die nach Nordamerika kamen, stammten aus Venedig oder aus Brasilien. In Venedig hatten sie ihre portugiesischen Namen geändert. Zum Beispiel wurde aus Duarte Pereira ein Lambroso. Der Schriftsteller dieses Namens, Schöpfer der typischen jüdischen physiognomischen Theorie in kriminelle Medizin, war ein Nachfahre eines portugiesischen Maranen sephardischer Herkunft. In der Toskana wurden sie auch aufgenommen. In Liorna richteten sie ein Cajal Kadosh ein, und im 16. Jahrhundert hatte diese Stadt 7000 Juden. Alle Seefahrtversicherungsgesellschaften befanden sich in ihren Händen. Sie kamen nach Rom, nach Frankreich, Bordeaux, Avignon. In Hamburg gründeten sie 1619 eine Bank gleichen Namens. Von da aus gingen sie nach Dänemark und die gesamte skandinavische Halbinsel. Sie waren unter verschiedenen Namen tätig. Zum Beispiel handelte Abraham Pereira aus Amsterdam unter dem Namen Gerard Karl Bangardel. Die Ankunft der Sepharden von der iberischen Halbinsel erzeugte einen tiefen Wandel und eine Revolution der Formen und Methoden des jüdischen Eindringens. Sie führten die gotische Bekleidung in den Synagogen ein und trotz der Verachtung, die sie für ihre aschkenasischen Blutsbrüder empfanden, setzten sie sich für deren Eindringen im Norden ein. Waren die Sepharden erst einmal anerkannt, war es schwierig, die anderen zu verbieten. Jedoch das wahre Paradies, das neue Jerusalem, würde Holland darstellen. Aus verschiedenen Gründen war es dort, wo sie ihren Handel, ihre Druckereien und ihre Synagogen konzentrierten.